Offizielle Mitteilung des nördlichen Vorbereitungskomitees für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Der Wille und Entschluss aller Koreaner dazu, anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas ein gesamtnationales Einheitstreffen feierlich zu veranstalten und dadurch bei der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und bei der Erfüllung der Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes eine epokale Wende einzuleiten, werden immer stärker. Dabei sind auch die Vorbereitungen für die Eröffnung der gemeinsamen Konferenz in vollem Gange. Für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland wurde das nördliche Vorbereitungskomitee gebildet und entfaltet zurzeit ihre Arbeit. Die Angehörigen dieses Komitees sind wie folgt. Der Vorsitzende Kim Jong-chol, stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas. Die stellvertretenden Vorsitzenden Roh Du-chol, stellvertretender Vorsitzender des Kabinetts. Kim Yong-dae, Vorsitzender des ZK der Sozialdemokratischen Partei Koreas. Ryu Mi-young, Vorsitzender des ZK der religiösen Sonderzonge-Partei. Hong Son-ok, Chefsekretärin des Präsidiums der Obersten Volksversammlung. Jun Yong-nam, Erster Sekretär des Zentralvorstandes des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Zhu Yong-gil, Vorsitzender des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas. Ri Myung-gil, Vorsitzender des Zentralvorstandes des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas. Kim Jong-sun, Vorsitzender des Zentralvorstandes der Demokratischen Frauenbundes Koreas. An Dong-chun, Vorsitzender des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Literatur- und Kunstschaffenden Koreas. Cha Sung-su, Vorsitzender des Zentralvorstandes des Verbandes der Journalisten Koreas. Kim Wan-su, Leiter des Sekretariats des Zentralvorstandes der Demokratischen Front für die Vereinigung des Vaterlandes. Choi Jin-su, Vorsitzender der Norddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes. Kim Jin-guk, Leiter der Verwaltung für Arbeit mit den Auslandskoreanern. Kang Ji-yong, Vorsitzender des Konsultativrates der Gläubigen Koreas. Außerdem fungieren als Mitglieder über 50 Persönlichkeiten, die aus Ministerien und zentralen Institutionen, befreundeten Parteien und verschiedenen Massenorganisationen gewählt wurden. Das nördliche Vorbereitungskomitee wird sich ununterbrochen darum bemühen, entsprechend der Hoffnung aller Koreaner auf die Herbeiführung einer epokalen Wende bei der Verwirklichung des Friedens und der Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den regionalen Vorbereitungskomitees ein gesamtnationales gemeinsames Vorbereitungskomitee zu bilden und aus Anlass des 71. Jahrestages der Befreiung des Vaterlandes ein großes nationales Treffen feierlich zu veranstalten. Pyongyang, den 9. Juli zu C105 2016.